Schönen guten Abend allerseits. Herzlich willkommen zur heutigen Bufo-Sprechstunde am 12.09.2016. Heute Abend ist jetzt erstmal der Paki da. Der Rest des Bundesvorstands, sofern er in Berlin war, der liegt möglicherweise noch ein bisschen erschöpft irgendwo und kommt vielleicht dann auch noch nach. Wir machen es wie beim letzten Mal auch schon, immer abwechselnd, was die Fragen anbetrifft nach dem Bericht. Zuerst am Mikro und dann im Pad. Und wenn die Fragen ausgehen und keiner mehr reden möchte, dann machen wir notfalls auch früher Schluss. Also keine Scheu und legt los. Ich soll euch von Geoffrey, meinem Co-Moderator, schöne Grüße bestellen. Der ist gerade in Berlin, in der Rigaer Straße, macht da fleißig Wahlkampf und sagt, er hat sehr positive Reaktionen und der ist da allerbestens gestimmt. Deswegen ist er heute nicht da. Ja, womit wir auch schon beim Stichwort wären, beim mutmaßlichen Berlin, könnte gut sein, dass Paki davon auch ein bisschen berichtet. Paki, leg doch mal bitte los. Ja, ich bin Samstagmorgen nach Berlin gefahren, um halt zeitig zur Kundgebung um 14 Uhr am Brandenburger Tor zu sein, was ich auch geschafft habe. Die Bahn war zuverlässig. Das fing damit an, dass erstmal die Orange Pearl kam und ein großer LKW und so zu geschätzt circa 50, 60 Piraten, die sich da drum herum getrollt haben. Ja, dann haben wir irgendwie ein paar Reden gehalten. Wer war das alles? Der Alex. Ne, der Björn Semrau, ich, der du, glaube ich, Bim und irgendwie noch ein paar Leute haben so ein paar Sachen grundsätzlich zu den letzten 10 Jahren erzählt. Und dann sind wir über die unter den Linden langgelaufen bis zum Neptunbrunnen. Das ist so direkt neben dem Alex im Prinzip. Und da haben wir dann auch nochmal eine Kundgebung gemacht mit Reden von dem Jojo, dem. Ach, wer war denn da alles? Hilf mir mal auf die Sprünge, Bim. Die reden? Ja, Boah. genau, das waren echt viele. Also jeder hat irgendwie immer mal wieder so 5 bis 10 Minütchen geredet. Ich glaube, auf dem Alex nachher zum Schluss hat der Andreas Gerhold und der Joachim Paul und der Grumpy, also war alles, was irgendwie gerne auf die Bühne hüpft, war vertreten und hat irgendwie seinen Senf dazugegeben. Die Stimmung war super. Wir haben zwischendurch geflyert und es kamen auch sehr viele Interessierte noch dazu. Kamen dann auch nachher noch am Alex Leute dabei dazu, die am Anfang nicht dabei waren. Also wir waren am Schluss irgendwie auch sowas um die 60, 70 Leute. War natürlich nicht so viel, wie man sich gewünscht hätte, aber ja, war okay. Also und insgesamt muss man auch dazu sagen, dass die Berliner Piraten natürlich ihren Fokus momentan auf Infostände und auch Streuungen legen. Die waren natürlich dementsprechend nicht vor Ort, sondern haben sich dann eben in den einzelnen Kiezen und Stadtteilen um die Infostände gekümmert. Die kamen dann allerdings nachher dann auch zur Party. Ja, so um 6 Uhr sind wir dann irgendwie zu diesem Badehaus, was eine wunderschöne Location war. Also richtig, richtig cool, alternativ angehaucht, aber sehr, sehr kompakt, sehr gemütlich, viel draußen, großer Draußenbereich, mit sehr angenehmen Sitzmöglichkeiten, sehr schön geschmückt. Also die Berliner Piraten haben sich da wirklich, wirklich richtig Mühe gegeben, das schön zu schmücken, auch innen mit einem großen Schlauchsaal und einer Kneipe, einer Theke, wo alles so in Piratenfahnen drapiert war. Ja, und dann füllte sich die gesamte Räumlichkeit. Und viele haben in Einzelgruppen zusammengestanden und gesprochen. Es waren auch ein paar ältere Piraten da, die ich lange nicht mehr gesehen hatte. Und halt auch neue Piraten aus ganz Deutschland. Also war wirklich von allen Landesverbänden war irgendwer da und hat mitgefeiert. Und dann ging es irgendwann mit dem offiziellen Programm los. Wir haben den Verblichenen gedacht, was sehr berührend war. Wir haben dann auch wieder ein paar Reden gehört. Wir haben von den Yuppies ein Playmobil-Schiff geschenkt bekommen. Das war ganz witzig. Musik war vorhanden, also in Form von Bands und DJs. Und Bruno und ich haben die Orangene Revolution auf dem Balkon ausgerufen, haben beide Reden gehalten, nochmal allen ordentlich eingeheizt, jetzt im Berliner Wahlkampf und auch nochmal aufgerufen, möglichst dann in Berlin zu bleiben, was glaube ich auch gefruchtet hat, bis es irgendwann so um 4, 5 Uhr, glaube ich, dann zum Ende kam. Also ich kann mich noch erinnern, um 4 Uhr war dann auch nicht mehr so viel los, bin ich auch ins Hotel. Ja. An der Stelle würde ich jetzt kurz eine Pause machen und Fragen zulassen und dann nachher meinen zweiten Teil von dem, was ich jetzt so in Berlin gemacht habe, erzählen. Okay. Habt ihr denn Fragen an Paki? Immer zu. Bitte ans Mikro. Gut, wir haben keine Fragen am Mikro, wir haben auch keine im Pad. Dann kann ich vielleicht noch ein bisschen ergänzen. Die erste Veranstaltung, die der Zug durch Berlin war, die schien mir am Anfang furchtbar lang geterminiert, weil das war ja 4, 5 Stunden angesetzt, wo wir gesagt haben, mein Gott, wie kann man eine Demo so lange organisieren? Aber durch diese langen Pausen auf den Plätzen und die ziemlich lockere, gechillte Stimmung haben wir, glaube ich, eine ziemlich große Außenwirkung erzielt. Das hätte auch die 5- oder 10-fache Anzahl Leuten nicht wesentlich vergrößert. Also insofern war auch das eine sehr gelungene Veranstaltung und wer dabei gewesen ist, der wird es bestätigen. Es war eine richtig wunderschöne Feier mit ohne jeden Stress. Es wurde noch nicht mal übermäßig groß politisiert. Es wurden keine Konflikte ausgeführt, sondern wir haben einfach nur gesagt, wir feiern jetzt. Und es hat richtig Spaß gemacht. So, Paki, möchtest du vielleicht jetzt gleich zum zweiten Teil übergehen, weil wir weiterhin keinen Menschen haben, der dir eine Frage stellen möchte, einen Beitrag bringen oder ähnliches? Ja, kann ich machen. Also ich habe mir ja vorgenommen, bis Donnerstag in Berlin zu bleiben, bis Donnerstagmorgen. Da ist die Pressekonferenz zur Sprachhaftung, da wird das Urteil erwartet. Und dementsprechend habe ich mich hier so ein bisschen vorbereitet schon im Vorhinein. Hatte gestern ein relativ langes Interview mit der FAZ. Dann habe ich Kontakt aufgenommen mit Markus Beckedahl und Sascha Lobo, die ich in den nächsten Tagen treffen werde. Gestern Abend habe ich mich mit Jacob Applebaum getroffen und seiner Freundin, die mir so ein bisschen ihre Geschichte erzählt haben von dieser Kampagne gegen sie. Das war sehr frustrierend und deprimierend, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe eben schon in der Pressesitzung gesagt, man könnte sich mal überlegen, ob wir vielleicht uns mal über, ja, mal diskutieren, wie wir uns dazu positionieren. Da gibt es zwei relativ verfeindete Gruppen. Einmal die Gruppe um Jack Applebaum, die sich ja, einer Hetzkampagne ausgeliefert sieht, und eine andere Gruppe, die eben behauptet, Jake hätte aktiv Frauen vergewaltigt und belästigt. Und ja, letztendlich hat das dazu geführt, dass Tor Project Jake Applebaum rausgeschmissen hat und jetzt halt immer noch durch die Presse wabert, dass er halt ein Vergewaltiger ist, ohne dass es irgendwie ein Urteil gegeben hat oder eine Gerichtsverhandlung. Und man hat vielleicht, einige haben vielleicht mitbekommen, dass es Bestrebungen gibt, das Tor-Projekt zu forken. Auch dazu habe ich ihn gefragt und er hält da nicht viel von. Ich habe ihm auch von unserer Liberty-Server-Geschichte erzählt und ihn nach seiner Meinung gefragt, was er ganz gut fand. Also er sagte nur halt, lasst am besten Tor da raus und nimmt irgendwie andere sichere Netze. Zudem hat er mich auch noch auf ein paar andere Ideen gebracht. Also war insgesamt ziemlich bereichernd und inspirierendes Gespräch mit ihm und dem Freundeskreis. Da war noch ein befreundetes Pärchen von ihm da, mit denen ich jetzt auch weiter in Kontakt bin. Wir haben über isländische Piraten geredet, über deutsche Piraten, über Verschlüsselung, Crypto-Partys. Also es war insgesamt echt ein sehr, sehr schöner, entspannter Abend in der Schillerbar. So, dann habe ich heute Abend noch ein Treffen mit einem Berliner Piraten. Dann habe ich morgen Mittag das Treffen mit Markus Beckedahl in der Netzpolitik.org-Redaktion. Morgen Nachmittag besuche ich Bruno am Infostand und werde da Videos machen mit ihm zusammen und dem Mirko Brammann. Morgen Abend ist bum, bum, bum, bum. Genau, morgen Abend gehe ich zum CCC Berlin. Die haben dienstags immer ihren Stammtisch und morgen ist dann ein Vortrag von Daniel Domscheit-Berg. Den würde ich mir gerne angucken. Um 9 habe ich dann, also das ist um 7, 8 Uhr, und um 9 treffe ich dann eine Gruppe von Privacy-Aktivisten hier in Berlin und internationale, aber auch deutsche Aktivisten, die sich im Bereich Datenschutz engagieren. Was ich auch sehr spannend finde, wahrscheinlich wird auch John Draper kommen, der dieses Geekfest auch mit organisiert. Da hat mich der Guido Körber draufgebracht. Der kommt wahrscheinlich auch. Ja, dann habe ich morgen Abend um 10 die Social Media Sprechstunde im Mumble, eine Stunde lang. Und danach lasse ich dann so ein bisschen den Abend ausklingen. Und am Mittwoch muss ich halt auch wieder arbeiten, treffe aber wahrscheinlich Sascha Lobo zwischendrin irgendwann. Und abends treffe ich mich dann mit Time Codex, mit dem Tobias McFadden und der Niki Britz und noch ein paar anderen zum Thema Pressekonferenz, Störerhaftung, da wollen wir uns dann morgen Abend inhaltlich auch drauf vorbereiten, damit das am Donnerstag eine richtig coole Veranstaltung wird. So sieht mein Programm aus und ich denke mal, dass sich da spontan immer noch irgendwo was dazu kommt. Ach ja, genau. Mittwoch mache ich um 2 noch den Klabautercast mit dem Martin Hase. Dankeschön, Paki. Ja, das ist ein reichliches Programm. Das merken wir jetzt alle Orten, dass eine Wahl bevorsteht und nicht nur eine. Aber wir haben ja im Moment alle ein recht gutes Gefühl dabei. Gibt es denn Fragen an Paki oder Anregungen? Hier sitzen etwas über 40 Leute im Raum. Wenn ihr alle restlos zufrieden seid, neben eurem Glas Rotwein oder was auch immer ihr sonst genießt, dann können wir das auch beenden, wenn ihr möchtet. Gut, wenn keiner Fragen stellt, dann stelle ich einfach mal eine Frage. Ihr habt ja jetzt die Presse und Berichterstattung in den letzten Tagen gehört. Natürlich kamen da sehr viel kritische Töne und so. Piraten sind tot, Ex-Piraten wurden interviewt. Ich habe immer wieder auch in Sprechstunden die Basis darum gebeten, mir Input zu geben, auch Manöverkritik. Ihr habt mit Sicherheit das ein oder andere Zitat von mir gelesen oder einen Auftritt von mir gelesen. Und da möchte ich einfach, dass ihr mir Feedback gebt. Ich erwarte von euch, dass ihr mir im laufenden Tagesgeschäft auch Feedback gebt dazu, was gut war, was schlecht gelaufen ist, was ich besser machen könnte. Ihr habt sicher auch Kontakte zu NGOs, zu Medien, zu Unternehmen, zu Aktivisten. Hier ist heute Abend ist der Zeitpunkt, wo man sowas besprechen könnte und wo man auch solchen Input geben kann, weil den nehme ich halt mit. Zum Beispiel einfach mal als Frage an euch, wenn ich jetzt morgen Markus Beckedahl treffe, was möchtet ihr von ihm wissen oder was soll ich ihn fragen? Natürlich werde ich erstmal zuhören und auch erstmal hören, was er so über die Piraten denkt und versuchen, ihn einfach auch mal kennenzulernen, persönlicher kennenzulernen, um herauszufinden, wie er tickt. Aber ich werde mit Sicherheit auch an der einen oder anderen Stelle mal eine Frage stellen können, genauso wie bei Sascha Lobo, genauso wie bei anderen Aktivisten hier in Berlin. Und ich möchte diese Zeit hier so komprimiert nutzen, wie nur irgendwie geht, weil ich bin jetzt nicht jede Woche in Berlin. Wenn ihr da irgendwie Inspiration für mich habt oder Einwürfe, dann macht das bitte jetzt oder schickt mir das später per Mail. Aber jetzt wäre cool, weil dann kriegen die anderen das auch mit. Ja, wer möchte? Wir haben jemanden am Mikro. Rainer, bitteschön. Rainer? Rainer 42, wir hören dich nicht, falls du sprichst, aber ich sehe es auch nicht, dass du sprichst. Ich glaube, du musst die Mute-Taste drücken, du bist gemutet. Moment, nee, der hat sich selber stumm gestellt. Das ist bei ihm selber, oder? Ja, das meine ich ja. Jetzt hat er es gemerkt. Ah, okay. Rainer, geht's jetzt? Nein, wir hören dich nicht, Rainer. Wir sehen auch nicht, dass du sprichst. Da war nur kurz ein Knacken in der Leitung, ja. Na gut, aber Rainer, wenn du die Frage nicht sagen kannst, du kannst sie gerne hier in den Chat reinschreiben, dann lese ich sie vor. Genau so. Ja, dieweil der Rainer seine Frage oder seinen Beitrag hier reinschreibt, können wir vielleicht auch nochmal kurz zum vergangenen Wochenende zurückgehen, und zwar nicht nach Berlin, sondern nach Niedersachsen. Da war ja etwas. Die Piraten haben recht gut abgeschnitten. Die Verluste waren recht überschaubar. Vielleicht, Paki, möchtest du auch noch was dazu sagen? Ja, ich habe heute versucht, im Laufe des Tages so einen Gesamteindruck zu gewinnen. Ich habe Kontakt gehabt mit der Sandra Zecchino aus dem Landesvorstand und dem Thomas Gansko. Also der Bundestrend hat sich so nicht weiter fortgeführt. Es gab durchaus auch sehr hohe, also vergleichsweise hohe Ergebnisse bis zu 6%. Dennoch muss man sagen, dass es Verluste gab, wie zum Beispiel in Braunschweig, wo keine Fraktion zustande gekommen ist, die sie eigentlich angestrebt hatten. Leider um 1% zu gering, und auch in anderen Kreisen, die in der Regel recht stark waren, konnte man nicht an die Ergebnisse anknüpfen, die man letztes Mal hatte. Dafür sind halt in anderen Kreisen neue Mandate dazugekommen. Und ich habe jetzt aber noch nicht den direkten Vergleich, was die Menge der Mandate angeht. Ich meine, es wären irgendwas um die 30 oder 40, die wir jetzt da haben. Genaue Zahlen warte ich noch drauf. Aber ja, Kommunalwahlen jetzt dafür herzunehmen, zu sagen, der Trend hat sich schon verbessert und es geht wieder nach oben, halte ich für zu verfrüht. Weil kommunal halt immer auch sehr stark die Vernetzung und Bekanntheit der einzelnen Kandidaten zählt und weniger die Bundespartei. Insofern sage ich einfach mal Glückwunsch an die Mandatsträger, die jetzt in die Räte eingezogen sind. Einfach von mir aus auch danke für diesen aufopferungsvollen und sehr engagierten Wahlkampf. Ich habe das ja in Hameln und Hannover erlebt, wie die mit Herzblut und volle Kanne da alles gegeben haben. Ja, und dennoch, Berlin ist eine andere Nummer. Wir müssen jetzt alles für Berlin geben. Wir müssen weiter mobilisieren und unser Bestes geben, damit Berlin irgendwie zumindest in den Bereich der 5%-Hürde kommt. Weil das nochmal eine ganz andere Dynamik entfalten würde. Also wie gesagt, Kommunalwahlen toll, aber die haben natürlich nicht den Effekt wie eine Landtagswahl. Okay, ja, den Dank, an dem kann sich, glaube ich, jeder anschließen, der nicht in Niedersachsen wohnt, beziehungsweise in Niedersachsen mitgeholfen hat. Also die haben sich da echt reingehängt. Hat man schon mitbekommen. Ja, der Reinhard, der konnte seine Frage jetzt noch nicht schreiben, aber er hat was ganz Nettes geschrieben, nämlich ein dickes Lob an dich, Paki, dass du dich so reinhängst als 1V. Das ist ja auch mal was. Das nehme ich gerne an, das gibt mir Energie und Zuversicht. Dennoch, ich bin selbstkritisch genug. Ich merke in Gesprächen mit Journalisten, dass ich noch zu lange rede und die Sätze noch nicht kurz genug formuliere. Das merke ich einfach an den Sachen, die die übernehmen. Das ist noch zu allgemein gehalten und da muss ich einfach noch sehr viel mehr an mir arbeiten und besser werden. Also, wenn du möchtest, dann unterbreche ich dich schon häufiger, aber nicht heute, weil heute haben wir richtig viel Zeit. Ja, ihr könnt mich alle unterbrechen. Ich bin ja letztendlich auch nur einfach ein Pirat, der irgendwie versucht, das Ganze hier irgendwie aus dem Schlamassel zu ziehen. Darf ich jetzt auch was sagen? Aber bitte doch, Ja, ja. Kira, ich mag deine Kommentare, bitte. Also zum einen finde ich es sehr, sehr schade, dass zur zweiten Sprechstunde nur mit nur meine ich nicht das persönlich, sondern nur ein Bundesvorstand gekommen ist. Das finde ich sehr, sehr schade, weil das ist wirklich die direkteste Kommunikation, die wir als Basis mit euch als Vorstand haben. Und bei der Sprechstunde kann man einfach auch mal ins Unreine fragen. Und jetzt frage ich dich, wie findest du eigentlich diese Spiegelaktion, die jetzt kurz bevor Berlin jetzt ansteht, erst damit kommt, dass Marina vor einem Jahr, was ja auch nicht unbekannt war, die Partei verlassen hat und dann mit einem Zusatzartikel, also Zusatzartikel, das warum die Piraten irgendwie durch die Presse klein geschrieben worden oder wie auch immer. Also das, ich verstehe es nicht ganz, weil der Spiegel hat uns auch ganz groß geschrieben. Also ich verstehe dieses Nachtreten jetzt im Moment gar nicht, weil der Spiegel hat uns sehr viel geholfen, also Spiegel Online. Und woher kommt das, dass das jetzt so völlig kippt und die uns jetzt niederschreiben? Okay, du beziehst dich auf diesen Artikel, der hinter einer Paywall war. Ich habe den nur zur Hälfte lesen können, weil der Rest Paywall war. Aber ich habe die restliche Berichterstattung natürlich gelesen, und es hat sehr viele Berichterstattungen gegeben, unter anderem halt Abgesänge, aber auch sehr positive Artikel, wie zum Beispiel in der Taz der Artikel, dass es uns braucht und dass wir auch weiter ins AGH gehören. Ich habe das gar nicht so empfunden, muss ich ehrlich sagen, weil für mich ist eine Presseerwähnung immer 100%. Jede Presseerwähnung über uns Piraten hilft uns. Ob die ein Runterschreiben ist, negativ ist oder wie auch immer, das siehst du an der AfD, das siehst du an anderen Parteien wie der FDP. Über die wird auch sehr viel Negatives geschrieben und dennoch haben sie eine Wahrnehmung erreicht. Es wird sich über sie unterhalten. Und das spielt erstmal keine Rolle, ob das positiv ist oder negativ. Das zu der Frage. Die zweite Frage zum Spiegel. Medien wollen Klicks produzieren, Medien wollen Umsätze machen, Medien wollen Auflage generieren. Und für die sind Phänomene oder auch Parteien oder eben auch Bewegungen immer dann interessant, wenn es irgendwo raufgeht, wenn irgendwo was Neues kommt oder wenn es eine Verlierergeschichte gibt. Und wir sind im Moment diejenigen, die in den letzten Jahren Verlierergeschichte geschrieben haben. Das muss man einfach so deutlich sagen. Wir hatten viele Fails, ich brauche das jetzt nicht alles aufzuzählen. Das ist im Moment die Geschichte, die man über uns erzählt. Das zu wenden und da wieder eine positive Geschichte draus zu machen, habe ich versucht, allein durch meine Kandidatur. Das war natürlich auch Strategie. Und das werde ich auch weiterhin versuchen. Und es ist mir auch zum Teil gelungen, aber eben natürlich nicht in der Form, wie das jetzt damals 2012 war, dass man gesagt hat, okay, da kommt jetzt ist ein neuer Stern am Horizont, der wird die Politik verändern oder sonst irgendwas. Das kann ich nicht. Das können wir alle auch nicht in dem Maße, wie das 2012 passiert ist, weil man uns inzwischen kennt und weil, das sage ich jetzt gar nicht mal negativ, sondern eher einfach realistisch. Unser Name hat sich durch die vielen verschiedenen Gates und ja, Fehltritte irgendwo verbrannt oder ist zumindest angekokelt. Und du hörst in Gesprächen mit Piraten oft, dass gesagt wird, wir haben viel Vertrauen verloren, wir müssen das jetzt wieder gewinnen. Und deswegen müssen wir zum Beispiel auch auf kommunaler Ebene so stark vertreten sein, damit wir das von der Basis her wieder aufbauen können. Das alles ist eine riesengroße Herausforderung für mich, für meine UFO-Kollegen, für die Pressearbeit, für alle, die sich auf Bundes- und Landesebene zum Beispiel engagieren, positive Berichterstattung zu generieren, aber eben auch neue, weitreichende Forderungen zu stellen oder eben überhaupt mal strategisch darüber nachzudenken, was eigentlich alles schiefgelaufen ist und wie wir das besser machen können. Solange die Presse darüber berichtet und unsere Versuche, wieder hochzukommen, zu beschreiben, auch mit Ex-Piraten redet und deren Kommentare publiziert, hilft uns das mehr, als dass es uns schadet. Das möchte ich an der Stelle einfach nochmal betonen. Es gibt keinen in den Redaktionen, da bin ich mir hundertprozentig sicher, der sich hinstellt und sagt, so, wir machen die jetzt fertig. Ich habe mit Chefredakteuren geredet, auf NRW-Ebene, aber auch auf Bundesebene, die gesagt haben, natürlich müssen wir gucken, wie viel Platz wir euch zur Verfügung stellen. Es gibt Redakteure, die haben Einfluss, die können über den Platz relativ gut entscheiden, den sie verbrauchen für diverse Parteien. Aber es gibt halt auch Redakteure, die dafür keinen Platz bekommen. Und das ist dann eben in den Redaktionssitzungen so, dann bringt ein Christian Lindner was zu einem bestimmten Thema und dann bringt irgendeine Katja Kipping was zu einem Thema und dann nehmen die halt die Katja, weil die eben im Bundestag sitzt. So, und wir sitzen nicht im Bundestag. Wir sitzen in vier Landesparlamenten und da sitzen noch die FDP, die AfD, die Grünen, die Linken, also alles Parteien, die sich mit uns um diese Berichterstattungsplätze kloppen, die auch thematisch teilweise sehr nahe bei uns liegen. Das heißt, wir müssen einfach unsere Alleinstellungsmerkmale herausarbeiten. Ich habe heute eine Nachricht bekommen, dass sich eine Partei des bedingungslosen Grundeinkommens gegründet hat. In dem Moment habe ich nur darüber nachgedacht, die anzurufen und zu sagen, Leute, was ist mit euch los? Warum macht ihr das? Weil ich meine, ihr habt eine Partei, Dazu muss man sagen, in dem Bericht stand auch drin, dass da viele Piraten drin sind und Ex-Piraten. Dann denke ich mir irgendwie so, mein Gott, wenn ihr euch anguckt, wie schwierig es ist, eine Partei aufzubauen und zu etablieren, warum gründet ihr jetzt für dieses eine Thema eine eigene Partei? Also wäre meine Aufgabe, jetzt auf die zuzugehen und zu sagen, bitte nutzt diese doppelte Parteizugehörigkeit und macht es bei uns und ladet uns zu Podien oder zu Gesprächen ein, dass wir uns da befruchten. Das müssen wir mit anderen Parteien, mit NGOs auch machen. Nur so können wir unser Profil schärfen und uns von den anderen abgrenzen und sagen, wir stoßen jetzt in diese Richtung und das ist neu. Und dann kommt die Berichterstattung auch wieder von selbst. Jeder muss mal in sich gehen und sich überlegen, in welchem Thema er sich zu Hause fühlt und Inhalte generieren, Ideen und Antworten auf die Fragen formulieren, die sich die Bürger stellen. Wir haben lange Zeit auch viel zu wenig zugehört, weil wir viel zu sehr mit uns selbst beschäftigt sind. Ich glaube, dass ihr an dem, was ich so sage, erkennen könnt, in welche Richtung ich da stoßen möchte. Und eine Bitte an euch alle. Bitte haut nicht auf alte Piraten oder Ex-Piraten ein, haut nicht auf die Presse ein, hört euch die Kritik an und guckt an den Stellen, wo sie recht haben. Wenn sie daneben liegen, dann kommentiert es einfach nicht. Dann nehmt es einfach so hin, sie beschäftigen sich mit uns. Das ist an sich schon ein Vertrauensbeweis. Das ist an sich schon ein Zeichen dafür, dass wir wieder relevanter werden. Und wir werden noch relevanter, wenn ihr diese Menschen einfach nehmt, wie sie sind. Und mit dem arbeitet, was sie von sich geben. Danke, Paggy. Ich möchte dich nur an einer Stelle vielleicht korrigieren, aber widersprich mir, wenn ich das falsch sehe, weil du einen falschen Tempus gewählt hast, weil du gesagt hast, weil wir zu stark miteinander beschäftigt sind und nicht waren. Hast du, das kannst du gerne als Frage nehmen, hast du das Gefühl, dass wir uns immer noch zu stark mit uns selber beschäftigen oder glaubst du eher, dass wir jetzt eigentlich so aufgestellt sind, dass wir tatsächlich politisch arbeiten können? Ich habe das Gefühl, dass wir, ja, ich habe das Gefühl, wir beschäftigen uns noch zu sehr mit uns selber, nämlich in dem Sinne, dass wir uns darüber nachdenken, wie wir Strategien ändern können, wie wir besser werden können in unserer Darstellung dessen, was wir tun. Ich glaube, der erste Schritt ist erstmal überhaupt zu überlegen, was die Gesellschaft nötig hat und wie wir Ideen formulieren können. Und das müssen wir gar nicht so gut machen. Wir müssen nicht gut darin sein, die Ideen zu formulieren. Wir müssen die Ideen haben. Es ist zuletzt zu wenig Mode gewesen in der Partei, neue Ideen zu formulieren und einfach auch mal was Waghalsiges zu probieren oder eben pfiffige, clevere Aktionen oder Reaktionen auf politische Debatten zu liefern. Wir haben uns oft darauf zurückgezogen, dass wir gesagt haben, wir müssen Strukturen verbessern, wir müssen dies verbändern, wir müssen mehr Öffentlichkeitsarbeit machen, wir müssen irgendwie in den sozialen Medien präsenter sein. Das ist Selbstbeschäftigung. Ich glaube, wenn jeder von uns für sich das beherzigt, was ich eben vorgeschlagen habe, dann werden wir auch wieder besser wahrgenommen. Dann sparen wir uns auch Zeit, weil die Zeit, wo wir hier in so Sitzungen sitzen, das diskutieren, fehlt uns an anderer Stelle wieder, um neue Ideen zu formulieren oder um einfach auch mal neue politische Forderungen aufzustellen. Und ich möchte halt irgendwo auch so ein bisschen der Kanal für euch sein, also das zu bündeln und zuzuspitzen. Und ich empfinde das im Moment so ein bisschen, ja, wir haben jetzt den Paki gewählt und der macht das schon, der hat einen frischen Wind und eine Aufbruchsstimmung erzeugt. Aber diese Aufbruchsstimmung, die kann ich nur mit euch halten, die kann ich nur mit neuen Ideen halten, die kann ich mir nicht alle selber ausdenken. Klar habe ich gesagt, ich will die Partei offen machen und breiter aufstellen und mehr Themen nach vorne bringen. Aber dafür brauche ich eben auch dann den Rückhalt und die Arbeit aus den Arbeitsgruppen, aus den diversen politischen Lagern, aus den Landes- und Kreisvorständen oder einfach von Leuten, die irgendwo in der NGO aktiv sind, verstehst du? Ja, das verstehe ich. Danke für die Klarstellung. Ich glaube, das war relativ wichtig dann zum Verständnis. Okay, wir haben jetzt am Mikro den Rainer 42, der verzweifelt versucht, sein Mumble zum Laufen zu bringen. Kannst du jetzt sprechen, Rainer? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann warten wir noch ein bisschen. Ich checke jetzt gerade mal das Fragenpad. Da haben wir auch keine Fragen. Dann kann ich vielleicht noch mal kurz darauf eingehen, was Kira vorhin gesagt hat. Dann möchte ich den Bufo vielleicht ja ein bisschen in Schutz nehmen. Die Bundesvorstandssprechstunde ist sicherlich sehr wichtig. Es ist in der letzten Bufo-Sprechstunde ja schon angedeutet worden, dass das Format der Sprechstunde verändert werden soll. Eine etwas stärkere Schwerpunktsetzung, nicht immer unbedingt so viel wie möglich Bufos, obwohl die Hälfte dann fast überhaupt nichts sagt. Und das Ganze, das soll ja auf der Bufo-Klausur beschlossen werden. Zudem haben wir jetzt noch den ganzen Wahlkampf. Ich glaube, das ist zumindest eine Erklärung, wenn vielleicht nicht eine zufriedenstellende Entschuldigung, warum heute nur Paki da ist. Aber Paki, du kannst es gerne noch ergänzen. Na, ich möchte da meine Kollegen gar nicht entschuldigen. Wir hatten ein relativ anstrengendes Wochenende. Viele waren auch im Wahlkampf in Niedersachsen eingebunden und mein Gott, gib denen auch mal eine Pause. Also ich bin dafür bekannt, dass ich irgendwie alles mitnehme. Das hat zur Folge, dass ich teilweise dann auch so leichte unter Burnout-Symptomen leide oder einfach auch mal einen ganzen Tag durchpenne. Aber ich meine, ich war heute Abend halt irgendwie um 10 verabredet und habe jetzt ein halbes Stündchen Pause und kann das hier mitmachen. Schwamm drüber. Andere Sache, ich würde gerne einen Werbeblock einfügen an der Stelle, weil ich war eben im Pressemeeting und ich habe die Idee, dass wir auf Bundesebene eine sogenannte Servicegruppe Events und eine sogenannte Servicegruppe Fundraising installieren und beauftragen wollen. Also ähnlich wie die SG Gestaltung, die SG Presse und sonstige Servicegruppen. Weil ich der Meinung bin, dass das besser organisiert ist, wenn man ein festes Team hat. So wie wir das bei den Bundesparteitagen jetzt auch inzwischen gemacht haben. Und da rufe ich einfach alle Leute dazu auf, und dass sich das auch schön rumspricht und dass sie allen Piraten davon erzählt, dass es demnächst halt irgendwie davon eine Ausschreibung gibt, SG Events und SG Fundraising. Ihr wisst, glaube ich, aus den Namen heraus ungefähr, was wo geht. Also einmal um Veranstaltungen auf Bundesebene zu organisieren, jeglicher Art. Das können Konferenzen sein, das können aber auch Sit-ins, Pressekonferenzen oder Flashmob sein. Und die SG Fundraising stelle ich mir so vor, dass wir erstmal einfach alle ausschwärmen und nach Leuten suchen, die sich Fundraising auskennen und dann eben entsprechend auf Provisionsbasis oder auch honorarbasiert Leute dafür engagieren, zu einzelnen Projekten, zu einzelnen Themen Mittel reinzuholen. Und ich glaube, da brauche ich auch nicht groß zu erklären, was das ist. Also einfach mal googeln, da unterschiedliche Strategien zu dem Thema. Und da würde ich einfach federführend den Kickoff machen und dann die Gruppen jeweils irgendwie recht autonom ihr Ding machen lassen. Wo kann man sich denn dann noch genauer informieren, wenn man sich dafür interessiert? Also wo findet man die Ausschreibungen oder die Beschreibung der jeweiligen Gruppen? Also zunächst mal könnt ihr euch einfach per E-Mail bei mir melden, patrick.schiffer@piratenpartei.de. Wenn ihr Interesse habt, dann werde ich euch einfach in so eine kleine Liste aufnehmen und eine Pad-Umgebung aufmachen und das anfangen schon mal zu organisieren, zu koordinieren. Die Ausschreibung werde ich nicht vor der Berlin-Wahl rausschicken, aber die wird natürlich über die üblichen Kanäle rausgehen. Vielleicht mache ich noch einen kleinen Podcast oder ein Interview dazu mit der Flaschenpost oder mit dem Krähennest. Muss ich sehen. Also das ist auf jeden Fall erstmal ein längerfristiges Projekt für nach der Berlin-Wahl. Ja, danke schön. Ist vielleicht auch ganz hilfreich für jemanden, der nicht jeden Tag eine Stunde im Wiki rumhängt. Ja, Paki, hast du noch einen weiteren Werbeblock oder etwas? Sonst hätte ich noch eine Information in eigener Sache, sprich die Besprechung. Ich hab noch einen Werbeblock, der ganz wichtig ist, meiner Meinung nach. Wir haben am 17. September bundesweit 7 Demonstrationen in deutschen Großstädten, wo wir gegen TTIP und CETA auf die Straße gehen. Das wird von den lokalen Piratengruppen organisiert, aber auch von den Landesverbänden. Bitte bringt euch jetzt schon ein und fragt nach, wie ihr helfen könnt, weil ich weiß zum Beispiel aus NRW, dass da Hilfe gerne gesehen ist. Teilweise sind da Wagen in der Planung und natürlich auch jeder Pirat zählt auf der Straße mit einer Fahne oder mit einem Transparent. Ich würde mir wünschen, dass wir nicht nur Fahnen zeigen, sondern eben auch kreative Schilder mit ein paar Sprüchen drauf, die halt typisch Piraten sind. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr da euch die Zeit nimmt, den Samstag auch in die Großstadt reist, die bei euch in der Nähe ist, um da präsent zu sein. Gut, Dankeschön. Okay, dann wollte ich euch jetzt mal, weil keine weiteren Fragen da sind, kurz in eigener Sache mal sagen, wer hier eigentlich so alles hinter der Bufo-Sprechstunde steht. Das ist ein Team, was sich vor einem guten Jahr zusammengefunden hat. Das ist zum einen die Kira, die wir vorhin schon gehört haben, die in sehr schöner Regelmäßigkeit immer die Ankündigungen macht auf Twitter und auch die Pads erstellt. Dann haben wir den Bauer Jupp, der heute verhindert ist und das letzte Mal auch nicht konnte. Das ist auch der Grund, warum die Aufzeichnungen nicht zeitnah hochgeladen werden konnten. Aber das wird sich in den nächsten Wochen wieder zuverlässig ändern. Und dann gibt es noch die zwei Moderatoren. Das ist zum einen der Geoffrey, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, der in Berlin ist, und meine Wenigkeit. Wir freuen uns schon darauf, wenn wir das Format gemeinsam mit euch verändern können. Paki, da diskutieren wir. Wir müssen es immer fortentwickeln. Ansonsten wird es irgendwann so langweilig, dass man am liebsten einschläft oder wegbleibt. Ich habe noch was vergessen. Das habe ich zwar schon per Twitter getan, aber das ist ja kein offizielles Parteimedium. Insofern mache ich das jetzt heute nochmal, dass es das auch in der Aufnahme steht. Ich möchte mich an der Stelle einfach mal riesig, riesig bedanken beim Landesverband Berlin, die diese Geburtstagsparty organisiert haben. Insbesondere bei Jess und FJ, die da federführend das Orga-Team geleitet haben. Das war wirklich vom Feinsten, was ihr da gemacht habt. Und das war auch der Piratenpartei würdig, im allergrößten Maße. Also ich war teilweise so gerührt, dass mir die Tränen kamen, weil das so einfach mit Liebe und Herzblut gestaltet und organisiert war. Und sie waren immer ansprechbar. Auch dem Harry nochmal Dankeschön für die Orga von der Demo. Das hat auch gut funktioniert. Wir hatten genug Ordner, es waren Wagen da, es war die Pearl da. Also großartiger Einsatz. Danke. Kira, möchtest du was sagen? Ja, also ich finde es wichtig, das hat sich in der Vergangenheit irgendwie bewährt, dass der Bundesvorstand nicht nur ein Name ist, ein Nickname, sondern dass man so ein bisschen was von ihm weiß. Der Bundesbernd, der hat es wirklich in meinen Augen perfekt hingekriegt, weil der hat auch mal erzählt, wenn sein Hund krank war oder wenn er dies oder das gemacht hat. Es gibt eine menschliche Seite und die stärkt den Zusammenhalt. Und die ist in letzter Zeit völlig eingebrochen. Also es geht nur noch um Themen, was ja durchaus wichtig ist. Bloß hinter diesen Themen stehen Menschen und da steht ein Paki, von dem ich jetzt nicht genau weiß, warum er da jetzt gerade in Berlin oder wo auch immer steht. Oder okay, Rainer kann sprechen, ich gehe weg. Nein, brauchst du nicht. Entschuldigung. Hört ihr mich jetzt? Ja, wir hören dich jetzt ganz hervorragend. Ah, es war eine ganz miese Konfigurationseinstellung, die ich ein Jahr nicht in den Fingern hatte. Sorry. Okay, also erstmal Paki. Ich war bei deiner Wahl nicht anwesend, sondern in den USA, weil auf Urlaub. Erstmal herzlichen Glückwunsch nachträglich. Falls du dich nicht mehr an mich erinnerst, ich war der Typ mit den Ibuprofen, als du Kopfschmerzen hattest beim vorletzten BPT oder LPT? BPT. Ja, erstmal danke für den Einsatz und was ich gerne loswerden möchte angesichts der Tatsache, dass uns der Spiegel jetzt wieder einen Einlauf bereitet. Du sagst im Prinzip, no news is good news. Hauptsache, wir finden überhaupt in der Presse wieder statt. Gebe ich dir insofern recht, weil wir momentan bei stabil unter 1% sind. Andere, und ich glaube es uns auch, ich glaube Marina auch ohne weiteres, dass sie dieses Interview vor ewigen Zeiten gegeben hat und das wird jetzt vom Spiegel aus der Schublade gezogen, um uns jetzt eine Woche vor der Wahl nochmal einen Einlauf zu verpassen. Meine Frage an dich wäre, Siehst du das wirklich so? Ob es nicht besser wäre, wir kämen mit positiven Schlagzeilen vor, wie zum Beispiel das von dir erwähnte, der Protest gegen TTIP, das ist eins unserer Kernthemen, oder was ich sehr begrüße, dass du dich zum Beispiel mit Markus Beckedahl triffst, also eine Home Story auf netzpolitik.org mit Markus Beckedahl und dir, fände ich sehr viel produktiver für uns insgesamt, als jetzt das wie Abgesang auf die Piraten, schade, es hat nicht funktioniert. Wie siehst du das? Okay, das waren jetzt viele. Rainer, würdest du bitte das Mikro abschalten, sonst können wir Paki nicht hören. Oh, Moment. Ich kann dich auch einfach stumm stellen oder mach ein bisschen Arbeit, ja? Jetzt geht's. Okay, bevor ich die Frage von Kira beantworte, die ich auch sehr interessant fand, komme ich gleich darauf zurück, Kira, gehe ich erstmal auf das ein, was Rainer gefragt hat. Ja, ich hole mal etwas weiter aus. Also ich habe 2013 bin ich in den Landesvorstand NRW gewählt worden und habe da 3 Jahre Landesvorsitz gemacht. In den ersten 2 Jahren war jeder Bericht, wo ich drin vorkam, sei es in der Rheinischen Post, in der WAZ, im Neuen Westfälischen oder in anderen kleineren Zeitungen oder im WDR, war der erste Absatz immer Querelen im Landesvorstand gab es vorher, bla. Also es waren diese ganze Geschichte rauf und runter, die wir in NRW hatten, bevor ich in den Vorsitz gewählt wurde. Und ihr erinnert euch irgendwie Alexander Reinsch und so ein komisches Transparenzproblem. Dann hatten wir den Rücktritt von Klaus Hammer, wo irgendwelche Daten im Mülleimer gelandet waren. Das kam immer in der Berichterstattung, 2 Jahre lang. Erst im letzten Jahr habe ich es geschafft, einfach mit Themen vorzukommen und wo mich Journalisten von sich aus angerufen haben und zum Beispiel zum Thema Flüchtlinge oder zum Thema Datenschutz oder zum Thema Innenpolitik oder zu anderen Themen Bildung oder sonst was mich gefragt haben. Dazu muss ich noch ergänzen, dass es für mich ungleich schwieriger war, an einer recht großen Landtagsfraktion überhaupt vorbeizukommen, weil die Landeskorrespondenten natürlich im Landtag sitzen und erstmal die Leute aus der Fraktion fragen. Aber es hat mir eines gezeigt, und zwar, dass Journalisten letztlich immer dazu verpflichtet sind, auch so eine Rundum-Story zu liefern, eine Vorgeschichte. Das ist einfach ein Stilmittel in der Presse, um den Leser einzuführen in eine Thematik. Das wirst du bei anderen Parteien auch feststellen in der Berichterstattung. Da werden immer auch erst mal die ersten letzten 1, 2 Jahre aufgerollt, gerade wenn es irgendwie um kleinere Parteien geht oder um NGOs wie den CCC oder Netzpolitik.org. Da wird erstmal im ersten 2 Absätzen wird irgendwie beschrieben, was so passiert ist, damit der Leser sich erinnert und weiß, worum es eigentlich geht. So, das heißt, es dauert einfach unglaublich lange, bis man in der Presse auch wieder ein gewisses Standing bekommt, dass sie einen nach Themen fragen. Und natürlich nutzen die solche Sachen in den ersten Abschnitten, weil sie wollen, dass der Leser bis nach unten weiterliest. Das heißt, nehmen die spannenden Sachen, die polarisierenden Sachen in die Headline und in den Teaser, weil sie wollen, dass die Leute das anklicken, weil die wollen auch, dass die Leser nicht umblättern, sondern in dem Artikel verbleiben. Das ist menschlich und das ist ein Stilmittel und das ist gang und gäbe. Um deine Frage dahingehend zu beantworten, was Beckedahl angeht und so und Home Story und hast du nicht gesehen, beantworte ich damit gleich mit, weil ich weiß nicht, wie das Verhältnis ist. Bundesvorstands zu solchen Organisationen wie Netzpolitik.org bisher stattgefunden hat und vorhanden war. Aber ich glaube, da gab es hauptsächlich Kontakte zu einzelnen MDLs. Also ich hatte zum Beispiel auf der Republika ein längeres Gespräch mit André Meister. André Meister ist ein langjähriger Redakteur bei Netzpolitik.org und er hat mir von seinen Begegnungen mit MDLs aus unseren Landtagsfraktionen erzählt. Er ist ein thematisch sehr, ich sag mal, sehr breit gefächerter Redakteur, der aber jetzt im Umgang mit uns vor allem die Funkzellenabfragen genommen hat, berichtet hat. Und er war da über die Zusammenarbeit und die Art und Weise, wie die Mitarbeit der MDLs funktioniert hat, sehr begeistert und hat uns da auch gelobt. Das sind so Punkte, wo du Anknüpfungsmomente hast mit Journalisten, wo du darauf eingehen kannst und sagen kannst, pass auf, dann höre ich mal bei uns in die Fraktionen rein, ob da nicht Interesse besteht, was drüber zu bringen und was zu machen. Und dann kann man anknüpfen. Das ist einfach der menschliche Effekt auch im Gespräch mit Journalisten. Du musst einen Aufhänger finden. Und dieser Aufhänger, den kannst du nicht künstlich erzeugen, indem du sagst, ey, wir sind die Geilsten, wir sind die Piraten, wir haben das Grundeinkommen erfunden. Dann lachen die dich aus und rennen weg. Das heißt, du musst schon in bestehenden politischen Debatten und an politischen Fragen sehr genau wissen, wo die Knackpunkte sind, wo die einzelnen Interessensgemengelagen sind, wo andere Parteien schon was gemacht haben und auch was sie nicht gemacht haben, und den Journalisten genau in diese Richtung bringen und die Gesprächsleitung und Führung auch an dich reißen und sagen, pass auf, wir haben da und da jemanden, der zu dem und dem Thema was macht, ich würde dich gerne mit dem in Verbindung bringen. Und dann kann es vorkommen, dass du das Glück hast, dass der Redakteur darauf anspringt und sagt, das klingt interessant, das hört sich nach einer Story für mich an. Und selbst dann hast du noch nicht die Gewissheit, dass er nicht doch wieder in den Teaser und in die Headline bringt, dass Piraten dem Untergang geweiht sind. So. Das über meine Erfahrung mit der Presse und mit Journalisten, und um einfach auch mal klarzumachen, dass es nicht einfach so ist, dass man denen irgendwas erzählt und dann davon ausgehen kann, dass sie das schreiben, was man ihnen erzählt. Zu deiner Frage, ob das so weitergeht und ob das auch mit Beckedahl zu einer Homestory kommt, das wage ich sehr zu bezweifeln. Beckedahl ist sehr nah an den beiden Bundestagsfraktionen der Linken und der Grünen dran und ist auch, glaube ich, erklärter Gegner der GroKo. Das wissen wir aus den letzten 2 Jahren, allein schon durch die Geschichte mit Landesverrat. Und da spielen die Piraten in dieser Gemengelage, glaube ich, eher eine untergeordnete Rolle. Also ich würde das erstmal so interpretieren, dass er überhaupt sich mit mir trifft. Ist ein Zeichen, dass er da Interesse dran hat, zu gucken, ob von uns noch was kommt. Deswegen habe ich auch eben gefragt, ob jemand Ideen und Fragen hat, die ich ihm stellen kann. Weil ich glaube, dass es ihn auch schon überzeugt, wenn ich sage so, hey, ich habe hier eine Frage aus der Basis an dich bekommen, was hältst du davon, oder sag doch mal was dazu. Ne? Weil wir ja dafür bekannt sind, dass wir uns einfach auch einmischen und eben jede Frage zulassen, oder fast jede. Ja, das glaube ich reicht erstmal an der Stelle, und wenn du da noch weitere Fragen hast, dann jetzt, sonst würde ich dann noch auf die Sache mit von Kira eingehen. Nur eine. Oh, sorry. Entschuldigung. Hört ihr mich jetzt? Ja, jetzt ist gut. Okay, sorry. Das heißt, ich habe im Grunde genommen meine Redezeit dafür verbraucht, das Ding überhaupt zu konfigurieren, weil ich seit Monaten nicht benutzt habe. Aber erstmal, Paki, danke für die ausführliche Antwort. Für mich ist es jetzt auch ein Lernschritt zu sehen, dass also Beckedahl letztlich bei der Linken und bei den Grünen ist. Und das ist eigentlich jetzt persönliche Meinung von mir. Das ist das, was uns runtergezogen hat, dass wir nur eine weitere linke, grüne Partei als das wahrgenommen wurden, und jetzt gerade das BGE, was wir jetzt wieder so hochhalten, passt eigentlich eher zum grün-linken Mainstream. Viel besser fände ich es, wenn wir uns in Sachen TTIP und digitale Zukunft engagieren, weil wir dann wieder als eigenständige Marke wahrgenommen werden. Persönliche Meinung. Muss ich ganz klar widersprechen, Rainer. Sehe ich überhaupt nicht so. Ich glaube, dass es viel, viel überzeugender ist, wenn wir es schaffen, in den einzelnen Bereichen, und es ist völlig egal, in welchen Bereichen, wenn wir es schaffen, die Leute bei uns, die den Mumm in den Knochen haben und auch die Fähigkeiten dazu mitbringen, in der Öffentlichkeit zu bestehen und da die richtigen Fragen stellen, die richtige politische Arbeit leisten, die es schaffen, wieder in Talkshows oder in Berichten vorzukommen, und sei es bei TTIP, sei es beim Grundeinkommen, sei es bei netzpolitischen Themen, das ist völlig egal. Wenn wir unseren Stil und unsere Personen in die Öffentlichkeit bringen, weil sie einfach gefragt sind, weil sie auftreten können, weil sie gewissermaßen auch rhetorisch geschult sind, um diesen Fragen auch die passenden Antworten zu liefern, dann können wir mit Themen auch glänzen, von denen wir wahrscheinlich noch nie dachten, dass das Piratenthemen sind. Ich erinnere einfach nur mal an eine Initiative aus der Piratenpartei, die teilweise sehr erfolgreich ist. Das ist die Geschichte um die Pflege. Da sind Einzelaktivisten in der Partei, die sehr, sehr gute Connections haben in die Pflege-Aktivisten-Szene und die mittlerweile sehr angesehen sind. Und ich würde nie hingehen und solche Menschen, die innerhalb Partei sich für ein politisches Thema aufopfern, wegzudrücken, zu sagen, das hat doch mit Piraten nichts zu tun. Das ist der Riesenfehler, den wir in der Vergangenheit gemacht haben. Wir müssen Menschen, die sich mit Herz und Verstand in solchen politischen Themen reinackern und sich da aufopfern und ihre Arbeit machen und dafür von außen her Ansehen genießen, müssen wir den roten Teppich auslegen und sie und darin unterstützen, weiterzumachen. Weil wir können uns das nicht aussuchen. Wir können nicht gehen und strategisch irgendwie mit so einer Rasierklinge sagen, so, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht. Wir haben zum Beispiel viele Nerds verloren, viele Nerds, die gesagt haben, Politik ist mir zu anstrengend, Politik ist viel aufregend. Da werden Leute, die überhaupt kein Herzblut haben, die etabliert sind. Und ich glaube, dass wir eine der wenigen Parteien, oder wenn die Möglichkeit Menschen gibt, ohne diese Karrierefähigkeiten in solchen politischen Feldern zu bestehen. Insofern, nee, würde ich dir wirklich grundsätzlich widersprechen. Ich glaube eher, dass wir jetzt gucken müssen, dass wir Leute aufbauen, die dazu bereit sind, für uns an die vorderste Front zu gehen und zu sagen, ich gebe alles, damit wir wieder in der öffentlichen Wahrnehmung mit Themen brillieren. Okay, ich sehe da eigentlich keinen Widerspruch zu dem, was ich gesagt habe. Natürlich müssen wir Leute aufbauen, die in der öffentlichen Wahrnehmung was taugen. Es sollten nur eben nicht Leute sein, die reine Selbstdarsteller sind, wie Julia Schramm oder Christopher Lauer oder andere. Ich habe jetzt Namen genannt, sollte ich eigentlich gar nicht. Nur, was ich halt nach wie vor sehe, wenn es irgendein Thema ist, egal was, dann wird es nicht unbedingt mit unserer Kernmarke assoziiert. Aber gut, let's agree to disagree. Mal sehen, wie es läuft. Schlimmer kann es nicht werden. Ich sag's mal so, also das heißt ja nicht, dass man jetzt irgendwie jemanden, der sich für Tierschutz einsetzt, auf Bundesebene hebt und da jetzt jede zweite Pressemitteilung zum Thema Tierschutz rausschickt. So meinte ich das nicht. Dass man dann letztendlich in der Staffelung der Themen nach außen, auch was durch den Bundesvorstand gesteuert wird, eine gewisse Auswahl treffen muss, da bin ich bei dir. Das geht einfach nicht. Man kann nicht irgendwie einen riesen Blumenstrauß täglich rausschicken und sagen, ja, die werden das schon irgendwie nehmen. Das muss man schon irgendwo auch strategisch begleiten. Aber die Grundaufstellung der Partei betrifft, müssen wir einfach jetzt dafür sorgen, dass wir wieder in allen Themen gut besetzt sind. Und dementsprechend möchte ich da jetzt nicht einzelne Leute da absägen. Das fand ich war der Fehler, den wir in der Vergangenheit gemacht haben. Und was auch ein Fehler ist, ist, dass wir das dann immer schnell in so Lager eingeteilt haben. Ich habe festgestellt, dass wir besser darin sind, diese Lager, wie man sie auch immer nennen will, einfach Lager sein zu lassen, zu sagen, okay, dann ist das halt so, denn wir sind eine vielfältige Partei, die fühlen sich bei uns wohl, lassen wir sie ne, so freiheitlich, wie wir sind, ihre Arbeit machen. So, ich glaube, der ist noch da. Ich würde jetzt aber gerne noch auf die Zukunft gehen, weil das Berufsleben, ich habe Hobbys. Die Leute, die mich persönlich kennen, wissen, dass ich ein sehr offener, empathischer und auch kosmopolitischer, kulturell sehr interessierter Mensch bin. Ich fange einfach mal oben an. Ich bin in erster Linie ein sehr visueller Mensch. Ich habe mein Studium auch deshalb ausgewählt, weil ich grafische und Bildhauerei Dinge sehr gut erkenne und ein gutes Gespür habe für Farben und ja, visuelle Zusammenhänge. Zudem habe ich einen relativ breiten Bildungsschatz, was Literatur und Kunst angeht, Malerei. Ich habe selbst gemalt, ich habe Musik gemacht in einer Band jahrelang. Ich spiele Keyboard und Melodica. Ich habe Frontsänger in einer Rockband in den 90ern, die auch einigermaßen erfolgreich war. Ich war zum Beispiel derjenige mit seiner Band, der die sogenannte General Public License für Musik schon nach vorne gestellt hat, als es die noch gar nicht gab. Also wir haben in den 90ern irgendwie Funk und deutschen Hip-Hop gemacht und haben unsere direkt irgendwie auf mp3.de hochgeladen, ohne jeglichen Lizenzscheiß. Wir haben keinen Vertrag gehabt oder sonst was, sondern haben einfach gesagt, so, das Internet ist geil, da wirst du bekannt. Wir ballern das einfach raus. Die Band hieß damals Funkflamingos. Man findet vielleicht noch den einen oder anderen Song, auch mit mir als Sänger, aber auch mit mir als Keyboarder. Ich kann auch gerne mal irgendwie eine Reihe von Songs auf meinen Blog setzen. Das wäre vielleicht mal ganz witzig. Sing mal was, nur eine Strophe von irgendetwas. Bitte, bitte, bitte. Oh, ja. Zeile jetzt im Kopf. Ich, also ein Song, den ich im Moment ganz gerne auf der Melodica spiele, ist irgendwie Bella Ciao. Aber ich habe die Textzeile jetzt nicht im Kopf. Was soll ich denn singen? Im Mumble, bitte mir, Kira. Also. Ja, aber genau das ist das Schöne im Mumble, dass das möglich ist. Also du könntest jetzt irgendwie Bella, ciao, ciao, ciao, das ist das, was ich kenne, singen. Das ist, wir sind Menschen, die miteinander kommunizieren. Wir sind nicht Funktionen, die irgendwie nur, ich mache das und ich mache das, sondern wir sind einfach auch Menschen und wir können auch bei so einer Sprechstunde Spaß haben. Wenn ich mal kurz reingrätschen darf. Du hast vollkommen recht, Kira. Das schafft eine Nähe und es ist auch sehr angenehm. Andererseits kann ich jetzt auch Paki gut verstehen. Das ist ungefähr vermutlich so, wie wenn ich jetzt aufgefordert würde, eine Lapdance zu tanzen irgendwo. Ich könnte jetzt, Paki, ich könnte dich, wenn du möchtest, mit einem rein formalen Argument retten und sagen, die Zeit ist um. Aber wenn du möchtest, kannst du natürlich auch noch gerne singen. Ich kann gerne mal Bella Ciao anstimmen. Ich habe allerdings mehr Talent im Spielen von Melodica, Keyboard oder Klavier. Wie wär's denn, wenn du nächstes Mal was mitbringst? Entschuldigung, Paki, wie wär's denn, wenn du das nächste Mal so ein Instrument deiner Wahl mitbringst und dann ein Ständchen speziell für Kira bringst, weil sie sich das so gewünscht hat? Kann ich gerne machen. Ich würde jetzt auch gerne langsam zum Ende kommen, weil ich halt noch eine Verabredung habe und mich dann irgendwie ein bisschen inhaltlich mit dem Text und so vorbereiten. Finde ich eine schöne Anregung. Ich mache auch gerne Musik. Ich mache auch gerne Musik mal mit Piraten, wer da Bock drauf hat. Und zu den anderen privaten Umständen. Ich habe eine kleine Tochter, die ist 3 Jahre alt, die Mia. Die wird jetzt am Donnerstag 3, also die ist jetzt gerade noch 2, wundervolles Kind. Ich bin total verliebt, die ist wundervoll energiegeladen und klettert auf allem rum, was irgendwie in der Gegend rumsteht. Ich habe eine Ex-Freundin, die bei der meine Tochter ist, mit der ich ein gutes Verhältnis habe. Manche von euch kennen sie, die Niki. Ich bin momentan Single. Was sonst noch so, ich wohne in einer WG mit einer sehr netten französischen Mitbewohnerin in Düsseldorf, relativ zentral. Neulich habe ich mein Fahrrad repariert, ich fahre also jetzt viel mehr Fahrrad und werde wieder fitter und auch schlanker, hoffe ich mal. Ja, und ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich meine Zeit bei den Piraten natürlich, was meine Freizeit betrifft, ziemlich beschnitten. Was aber nicht schlimm ist, weil ich auch die Piratenzeit und die politische Arbeit irgendwo als mein Hobby und als mein Steckenpferd sehe, was mir Energie gibt, Zuversicht gibt, mich bewegt, mich aufreibt, mich manchmal auch völlig verzweifeln lässt. Aber unterm Strich kommt immer mehr Energie rein, als rausgeht. Und dazu muss man sagen, habe ich bei den Piraten einfach so viele wundervolle Menschen kennengelernt, dass ich das auch einfach nicht mehr missen will. Da kommen auch einfach die Leute dazu, die mal wieder überraschen, Augen öffnen Ohren, die mein Herz öffnen. Ja, das ist schon viel. Ich glaube, ich lasse das an der Stelle jetzt mal so beim Behandeln. Ich lasse aber im Hintergrund einfach mal ein bisschen einfließen, wenn es ist. Ich bin ja kein Geheimnis. So, Paggy, ich glaube, jetzt bin diesmal ich rausgeflogen. Warst du gerade fertig? Nee, ich bin auch rausgeflogen. War irgendwie auf einmal alles weg. Okay, Ich habe Felix gar nicht mehr verstanden und ich glaube, Kira wollte noch was sagen. ja, wobei ich muss jetzt auch ziemlich zeitnah weg. Wir haben schon 3 nach 10. Wenn es euch recht ist, würden wir jetzt hier offiziell beenden und können dann weiter plaudern. Aber ich glaube, du musst auch weg, weil heute muss ich wirklich auf Kante weg. Oder ihr macht einfach weiter. Die Aufzeichnung weiterlaufen, das können wir auch machen. Ich bin jetzt raus. Also wenn Felix hatte ich jetzt nicht verstanden, da ist die Verbindung anscheinend zu schlecht. Wenn du Felix, sag noch mal was. Test, Test, mir ist gerade auch mein Plumble abgestürzt. Also vielleicht hatte ich das gleiche Problem wie ihr. Okay, wenn ihr noch weitermacht, dann bin ich raus an dieser Stelle. Lasst die Aufzeichnung weiterlaufen, dann würde ich. Nein, nein, nein, nein, nein, nicht weiterlaufen lassen, weil das ist ganz wichtig, dass dann an der Stelle die Aufzeichnung beendet wird und wir dann wirklich ganz ins Unreine sprechen können. Gut, dann machen wir das so. Paki, wenn du dann mit Felix gerne noch plaudern möchtest, dann machen wir das im nicht offiziellen Teil. Jetzt haben wir auch gleich 5 nach 10. Dann danke ich euch allen, dass ihr heute da wart, vor allem Paki, der hier sehr ausführlich und durchaus, wie soll man sagen, instruktiv. Hat mir sehr gut gefallen, was du gesagt hast. Ich danke dir dafür. Danke an die anderen und euch allen einen schönen Abend. Wir sehen uns hier wieder am nächsten Montag um 21 Uhr. Bis denn, tschüss. Danke euch und schönen Abend und danke dir, Bim, fürs Moderieren. Aber gerne. Ciao.